Father, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen. Thank you for who you are. Danke dafür, wer du bist. And in a very short time, und in einer kurzen Zeit, we will all be standing in your presence. Werden wir alle in deiner Gegenwart sein. One of these days, irgendwann, seeing you face to face. Und wir werden dich von Angesicht zu Angesicht bless sehen. Bless these words, I ask. Segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Isaiah chapter 6. Schlagt bitte Jesaja Kapitel 6 auf. Somebody gave me this book a few weeks ago. Jemand hat mir vor ein paar Wochen dieses Buch gegeben. After service. Nach dem Gottesdienst. By the way, books are a great gift to a pastor, you know. Und übrigens, Bücher sind ein tolles Geschenk für einen Pastor. They just have to be good books, you know. Es müssen einfach nur gute Bücher sein. You know, not like, hey, that's a nice color, he'd like that. You know? Nicht, das ist eine schöne Farbe, die gefällt ihm. It's one of the best books I think we've ever started reading. Ich glaube, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. It's called Secrets of the Secret Place. Und das heißt Geheimnisse des geheimnisvollen Ortes. Yeah, and it's just it's a lot of little devotionals. Und da sind sehr viele Andachten drinnen. Very, very, very good. Die sind sehr gut. And on Saturday, on Friday night, Mary, I was meditating on Isaiah 6. Am Freitagabend habe ich nachgedacht über Jesaja 6. And Mary was meditating on one of the chapters here. Und Mary hat nachgedacht über eines dieser Kapitel in diesem Buch. She said to me, "You want to hear something just amazing?" Und dann hat sie zu mir gesagt, "Möchtest du etwas Wunderbares hören?" When she read it, it was just exactly from Isaiah 6 also. Und als sie es vorgelesen hat, war das genau von Jesaja 6. Not quoting the verse, but the principle. Also nicht der Vers wurde zitiert, sondern dem Prinzip nach. I feel the message today, I mean, I feel they're always from the Lord, but I feel we had a real confirmation that this morning's message is from the Lord. Und ich denke immer, dass die Botschaften vom Herrn kommen, aber ich habe da wirklich die Bestätigung erfahren, dass diese Botschaft vom Herrn ist. And this is my last one of the year. Und das ist meine letzte Predigt des Jahres. For Sunday morning, Sunday night. Also and in Bezug auf Sonntagmorgen und Sonntagabend. So, Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Isaiah chapter 6. Jesaja 6. Verse 1. Vers 1. In the year that King Uzziah died, im Todesjahr des Königs Uzziah, I saw the Lord seated on the throne, da sah ich den Herrn sitzen, high and exalted, auf hohem und erhabenem Thron, and the train of his robe filled the temple, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Above him were seraphims, each with six wings. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. With two wings they covered their faces. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. With two wings they covered their feet. Mit zweien bedeckte er seine Füße. With two they were flying. Und mit zweien flog er. They were calling to one another. Und einer rief dem anderen zu. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. The whole earth is full of his glory. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Da bebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Now one day we're going to see this throne. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und eines Tages werden wir diesen Thron sehen. With our very eyes. Mit unseren eigenen Augen. Verse 5. Vers 5. Woe to me, I cried. Da sprach ich, wehe mir, I am ruined, denn ich bin verloren. For I am a man of unclean lips, denn ein Mann mit unreinen Lippen and bin I, ich. I live among a people of unclean lips, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, which he had taken with tongs from the altar, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. With it he touched my mouth and said, und er berührte damit meinen Mund und sprach, see, this has touched your lips, your guilt is taken away, your sin atoned for. Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde getötet. Sünde gesühnt. Verse 8, then Vers 8, I heard the voice of the Lord saying, Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Whom shall I send? Wen soll ich senden? And who will go for us? Und wer wird für uns gehen? And I said, das sprach ich: Here am I, send me. Hier bin ich, sende mich. What an awesome chapter. Was für ein wunderbares Kapitel. How many missionaries went to the mission field? Wie viele Missionare sind aufs Missionsfeld gezogen? Because they said to the Lord, Here am I, send me. Weil sie zum Herrn gesagt haben, hier bin ich, sende mich. How many people became Sunday school teachers because they said, Lord, here am I, send me. Wie viele Leute sind Sonntagsschullehrer geworden, weil sie gesagt haben zum Herrn, hier bin ich, sende mich. Now it says in verse 8, then I heard the voice of the Lord. In Vers 8 steht, dann hörte ich die Stimme des Herrn. And our whole future as a church is dependent on hearing the voice of the Lord. Und unsere ganze Zukunft als Gemeinde ist davon abhängig, dass wir die Stimme des Herrn hören. 2007 is coming. 2007 kommt näher. We're working on the basement. It's going very well. Und wir arbeiten unten im Erdgeschoss und das klappt alles sehr gut. New people are coming. Und Leute kommen. They are still unsaved. Sie sind noch nicht gerettet. I visited the youth group last night. They're doing really great. Ich habe gestern die Jugendgruppe besucht und das läuft auch alles ganz großartig. And I was sitting next to a kid on the mixer. Und ich bin daneben einem Jugendlichen am Mischpult gesessen. And Eric was preaching. Und Eric hat gepredigt. And I said, und ich habe gesagt, How do you like Eric's messages? Wie gefallen dir die Botschaften von Eric? He said, und er hat gesagt, They're surprisingly great. Die sind überraschend toll. I said, That's great. Und ich habe gesagt, das ist toll. And he was so happy. Und He's er war so glücklich. Away. Und er hat gelächelt. We have to hear from the Lord. Wir müssen vom Herrn hören. If we don't hear from the Lord, wenn wir nichts vom Herrn hören, then we are not His church. Dann sind wir nicht seine Gemeinde. We can meet together. Wir können zusammenkommen. We can have a great cross. Wir können ein großes Kreuz hier haben. We can have the biggest Bibles. Wir könnten die größten Bibeln haben. We can have the biggest sign outside. Wir könnten das größte Schild draußen hängen haben. And we can have the most creative tracts in the world. Wir könnten die kreativsten Traktate in der ganzen Welt But haben. If we're not hearing from the Lord, aber wenn wir nicht vom Herrn hören, we are not his church. Dann sind wir nicht seine Gemeinde. Now, if we look at the beginning, wenn wir uns den Beginn hier anschauen, in the year that King Uzziah died, im Todesjahr des Königs Uzziah, I saw the Lord. Da sah ich den Herrn. Who was Uzziah? Wer war Uzziah? In 2 Chronicles chapter 26, don't turn there. In den zweiten Chroniken, im Kapitel 27, ihr müsst da nicht hinblättern. Uzziah became king at 16 years old. Uzziah wurde König, als er 16 Jahre alt war. He reigned for 52 years. Und er regierte 52 Jahre. Scholars say that he had the potential. Und die Schriftgelehrten sagen, dass er das Potenzial hatte. To be the greatest king that ever reigned in Judah. Um der größte König zu sein, der jemals in Judah regiert hatte. And it says that he sought the Lord and the Lord gave him success. Und es steht, dass er den Herrn gesucht hat und dass der Herr ihm Erfolg geschenkt and hat. And God helped him. Und Gott hat ihm geholfen. And he became very powerful. Und er wurde sehr mächtig. He had a fully armed army of over 300,000 men. Er hatte eine Armee mit über 300.000 Mann und die waren völlig sehr schwer bewaffnet. And skilled. Und sehr geübt. And his fame spread everywhere. Und sein Ruf hat sich überall hin ausgebreitet. And if you saw that movie, The Kingdom of Heaven. Und wenn ihr diesen Film gesehen habt, das Königreich der Himmel. Have you seen that movie, The Kingdom of Heaven? And they had these incredible machines throwing these fireballs like football. Und da gab es diese unglaublichen Geräte, wo sie diese brennenden Bälle geschossen haben. It says in chapter 26 that his men created those things. In Kapitel 26 heißt es, dass seine Männer diese Art erfunden haben, diese Feuerbälle. But then it says this, that he became powerful and became proud. Aber dann steht, er wurde mächtig und er wurde stolz. And that was his downfall. Und das war sein Niedergang. And he went into the temple. Und er ging in den Tempel hinein. And he was going to sacrifice. Und er wollte opfern. And the priest came in and says, "You can't do this." Und der Priester kam zu ihm und sagte, du darfst das nicht tun. And 80 priests came in together. Und 80 Priester sind gemeinsam hineingekommen. To stand against the king. Um sich dem König entgegenzustellen. And they said, you cannot do this. This is against the law of God. Und sie sagten, du darfst das nicht tun. Das ist gegen das Gesetz Gottes. And he was angry. Und er wurde wütend. And he wanted to do it anyway. Und er wollte es aber trotzdem tun. And suddenly the Lord struck him. Und plötzlich hat der Herr ihn niedergeschlagen. And he became leprous on the spot. Und er wurde auf der Stelle zum Aussätzigen. And they rushed him out. Und sie haben ihn dann schnell aus dem Tempel entfernt. And for the rest of his life, he was a leper. Und sein Leben lang blieb er aussätzig. And removed from the people. Und er lebte fern vom Volk. Into isolation. Isoliert. And was not buried with the kings of Israel. Und er wurde nicht bei den Königen Israels begraben. But he was buried outside of the cemetery in a garden. Sondern außerhalb des Friedhofs in einem Garten. And in the year that King Uzziah died. Und in dem Jahr, als König Uzziah starb, I saw the Lord. Sah ich den Herrn. Now you're wondering, Isaiah knew King Uzziah. Und man fragt sich, Jesaja kannte König Uzziah. And in that year that he died, Uzziah must have been thinking, Isaiah. Und in dem Jahr, als Uzziah starb, dann musste sich Jesaja gedacht haben. Well, what a great man Uzziah was. Was für ein großartiger Mann war doch Uzziah. Too bad he messed up at the end of his life. Es ist so schade, dass er am Ende des Lebens alles verpfuscht hat. He did so much for the kingdom. Er hat so viel bewirkt für das Königreich. And then the Lord gives Isaiah a vision. Und dann gibt der Herr Jesaja eine Vision. And he sees who's really king. Und er sieht, wer wirklich König ist. And he sees the Lord on the throne. Und er sieht den Herrn auf dem Thron. High and lifted up. Hoch erhoben. And they are crying, holy, holy, holy is the Lord, the angels. Und die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. And I'm sure that as Isaiah was reviewing the life of Uzziah, und ich bin mir sicher, als Jesaja über das Leben des Uzziah nachgedacht hat er wahrscheinlich gedacht, boy, this guy just did not obey the Lord. Mann, dieser König hat einfach nicht dem Herrn gehorcht. If he had done this, wenn er das getan and if he had hat, just done that, oder wenn er das and getan if he had hätte, just obeyed the word, und wenn er einfach nur dem Wort gehorcht hätte, he would not have ended up in disgrace. Dann wäre er nicht in Schande geendet. And Isaiah, probably as he was thinking of Uzziah, und wahrscheinlich wie der Jesaja so über Uzziah nachgedacht hat, maybe he was talking to himself a little bit. Vielleicht hat er da Selbstgespräche geführt. Maybe he even talked to other people. Vielleicht hat er sogar mit anderen geredet. Yeah, Uzziah. Ja, der Uzziah. Ah, Uzziah. Ach, boy. Dieser Uzziah. Just didn't walk with the Lord. Er ist halt nicht mit dem Herrn gewandelt. And all of a sudden, und plötzlich, in the night maybe, he suddenly sees a vision. Sieht er diese Vision. And the prophet who was so confident, und dieser Prophet, der so zuversichtlich suddenly war, sees the Lord. So sicher war, plötzlich sieht er den Herrn. And I saw the Lord high and lifted up. Und ich sah den Herrn hoch erhoben. Angels were everywhere. Und überall waren singing, holy, holy, sangen, holy heilig, is the Lord. Heilig, heilig ist der Herr. And I said to myself, und ich habe zu mir selbst gesagt, woe unto me. Wehe mir. I'm a dead man. Ich bin jetzt tot. I'm a dead man. Jetzt ist es aus mit mir. Wehe mir. Woe. Wehe mir. Oh my gosh. Oh mein Gott. I'm a man with a filthy mouth. Ich bin ein Mann mit einem schmutzigen Mundwerk. Oh mein Gott. And he is suddenly convicted. Und plötzlich ist er überführt. Beyond anything he imagined he could be convicted of. Mehr als er sich je vorstellen hätte können. This is what needs to happen to us. Und das muss auch mit uns so sein. If we are going to fulfill God's purpose for us. Wenn wir Gottes Bestimmung für uns erfüllen möchten, church, als Gemeinde, we have to be convicted of what we never imagined we would be convicted of. Müssen wir überführt sein von etwas, was wir uns nie vorstellen hätten können, dass wir das tun. Now, if you buy this book, wenn ihr das Buch kauft, if you find it Buch on the internet kauft, for $100, im Internet findet für $100, buy it. Dann kauft es. But we can get it for you a lot cheaper over there. Wir können es euch sehr viel billiger besorgen. And turn to chapter 5. und schlagt Kapitel 5 And it talks about the secret of rapid repentance. Und hier geht es um das Geheimnis der schnellen Umkehr und Reue. That prayer is a constant, I don't know if you have, if you know this word, Marcus would know it, calibration of the soul. Das Gebet eine ständige Ausrichtung der Seele, ist, Kalibrierung right? der Seele. You calibrate an engine. Wie man eine Maschine eben einstellt, immer wieder you calibrate adjustiert. A watch. You calibrate some kind of, yeah. Ja, wie man zum Beispiel eine Uhr justiert. Prayer is the constant calibration of the soul. Das Gebet ist die ständige Justierung der Seele. It's a constant inventory of my life. Ein ständiges Inventar nehmen des Lebens. It's not paranoia. Keine Paranoia. But it is an exercise of one who has a healthy fear of the Lord. Sondern die Übung einer Person, die eine gesunde Furcht hat vor dem Herrn. Someone who has a deep desire to know God intimately. Jemand, der ein tiefes Verlangen hat, Gott ganz vertraut und eng zu kennen. Here is excellent advice. Und das ist jetzt ein ausgezeichneter Rat. Become a good repenter. Werde jemand, der schnell umkehrt. The only way to move forward in God is through repentance. Der einzige Weg, um mit Gott vorwärts zu gehen, ist durch die Reue und Umkehr. If your pride hinders you from repenting, wenn dein Stolz dich an der Umkehr hindert, get over it. Dann überwinde deinen Stolz. You are a wretch. Du bist einfach ein armes Würstchen. You need mercy so badly, it's frightening. Du brauchst die Barmherzigkeit so sehr, das ist fast beängstigend. Wise up and master the art of repentance. Werde klug und besinne dich und meistere die Kunst der Umkehr. Call your sin in the worst, talk about, how do you say it? Call your sin in its worst possible terms. Nenne deine Sünde beim schlimmsten Namen, der dir einfällt. Fall on the ground and eat dust. Falle auf den Boden und friss Staub. Don't you just love this? It's so Gefällt wonderful. Euch das? I just love it. Ich liebe das. Ready repentance opens the channel for intimate communion with God. Bereitwillige Umkehr öffnet den Weg zu einer ganz engen Beziehung zu Gott. One more thing. Und noch eines. As you are in the secret place, wenn ihr an diesem geheimen Ort seid and meditating in the word, und über das Wort nachsinnt, God will use the fire of circumstances, wird Gott das Feuer der Umstände gebrauchen, mixed with the fire of his word, zusammen mit dem Feuer seines Wortes, to reveal your hidden faults to you, um deine verborgenen Fehler dir zu offenbaren. As you gaze upon his perfection and beauty, wenn du auf seine Vollkommenheit und seine Schönheit schaust, you will suddenly see yourself in a whole new light. Wirst du dich plötzlich in einem ganz neuen Licht sehen. This is what happened to Isaiah. Und genau das ist dem Jesaja passiert. Embrace the moment. Ergreife den Moment. And repent. Und kehre um. Repentance becomes the catalyst for a greater and more profound intimacy. Die Umkehr wird zum Katalysator für eine größere und tiefere und engere Beziehung, that we've ever had with God. Als du sie je vorher mit Gott gehabt and for hast. The one who fears God, und derjenige, der Gott fürchtet, it is a very exciting moment. Für den ist das ein sehr aufregender Moment. God uses the fire of circumstances, Gott gebraucht das Feuer der Umstände and the fire of his word, und das Feuer seines Wortes, to bring out of me, um aus mir herauszubringen, things that I would never see. Diese Dinge, die ich nie gesehen, now, sehen wollte. Now, Isaiah was probably so taken by surprise. Jesaja war wahrscheinlich völlig überrascht. As he analyzed the life of Uzziah, wie er das Leben von Uzziah analysiert hat. The prophet Isaiah, who feared God, der Prophet Jesaja, der Gott gefürchtet hat. Who was pure, absolutely pure. Der absolut rein war. Like Paul the Apostle said in 1 Corinthians 4:3. Wie Paulus der Apostel im 1. Korinther 4:3 gesagt hat. It's a very little thing that you judge me, he said. Es bedeutet mir nichts, dass ihr mich richtet. I don't judge myself. Ich richte mich selber auch nicht. He said, but the Lord examines me. Sagte er, aber der Herr prüft mich. I am not conscious of anything I'm doing wrong. Ich bin mir nichts Falschen bewusst. Nevertheless, it's Trotzdem, the Lord who examines me. Es ist der Herr, der mich prüft. And this was probably Isaiah. Und wahrscheinlich ging es dem Jesaja genauso. I am not conscious of anything. My conscience is clean as far as I know. Ich bin mir nichts Falschen bewusst. Mein Gewissen ist rein, soweit ich es weiß. But Lord, examine me. Aber Herr, prüfe du mich. Now, if we're going to fulfill God's purpose, wenn wir denn die Bestimmung Gottes erfüllen and möchten, I feel that we are a part, und ich denke, dass wir ein Teil sind, whether it's a very, very small part, ob das jetzt ein kleiner, ganz kleiner Teil ist, or just a small part, oder ein kleiner Teil, of a new reformation in Europe, einer neuen Reformation in Europa, that was talked about in Linz. Worüber auch in Linz gesprochen wurde. I feel like I feel we are a part of that. Wir gehören dazu. And if we're going to fulfill that, und wenn wir das erfüllen möchten, we have to go beyond repenting of just what's obvious. Dann müssen wir darüber hinausgehen, dass wir nur das bereuen, was offensichtlich ist. Now, some people haven't even got past that yet. Aber manche Leute sind noch nicht einmal dazu gekommen. And we're talking about repenting of things the Holy Spirit doesn't even have to convict you of. Und wir reden von Dingen, dass man von denen umkehrt, von denen einen der Heiligen Geist, it's so black and white in his word, überführen muss, weil das schwarz auf weiß in seinem Wort steht. It's so black and white in his word. Da steht schwarz auf weiß. The Holy Spirit's just thinking, are you stupid? Geist steht da und denkt, bist du dumm? Like, do I have to convict you on top of what is black and white? Muss ich dich von etwas über etwas überführen, was sowieso schon schwarz auf weiß in der Bibel steht? We're talking about things that are beyond the obvious. Wir sprechen hier von Dingen, die über das Offensichtliche hinausgehen. He names them here. Und die werden hier aufgezählt. I'll just read this. Und ich lese das kurz vor. We're talking about Wir sprechen pride. Über Stolz. Rebellion. Rebellion. Unbelief. Unglauben. Jealousy. Neid und Eifersucht. Selfishness. Selbstsucht. Ambition. Ehrgeiz. Covetousness. Übertriebener Ehrgeiz, Begierde. Things that are inside. Dinge, die in uns drinnen sind. That we can't seem to put our finger on. Und irgendwie können wir da den Finger nicht drauflegen. Rebellion. Rebellion. Envy. Oder Neid. It would be very hard for me to believe that this is not in our church. Es ist schwer zu glauben, dass das nicht in unserer Gemeinde sein sollte. Someone said this. Jemand hat gesagt, if you are in question about a person's character, wenn du am Charakter einer Person zweifelst, look at their friends. Dann schau dir seine Freunde an. And I would say, und ich würde sagen, if you are in question about your own character, wenn du Zweifel hast bezüglich deines eigenen Charakters and relationship to God, und deine Beziehung zu Gott, count how many times you repent. Dann zähle nach, wie oft du umkehrst. Because repentance should be a daily thing. Denn die Umkehr und die Reue sollte etwas Tagtägliches a daily sein. Thing. Jeden Tag sollten wir das praktizieren. We had an elders meeting and I was talking to one of the elders. Wir hatten eine Ältestenversammlung und ich habe mit einem der Ältesten gesprochen. Wir haben einfach geredet über etwas Wichtiges und wir reden das so. And then, the next morning, und am nächsten Morgen I opened my eyes, mache ich meine Augen auf. I felt like I had a 50-kilo bulldog sitting on my chest. Und ich habe das Gefühl, eine 50-kilo Bulldogge sitzt auf meiner Brust. And I said, Lord, what's the problem here? Und ich sage, Herr, was ist hier das Problem? I said, I can't afford to have you resisting me. Ich kann es mir nicht leisten, dass du mir widerstehst. I don't feel good right now. Ich fühle mich gerade nicht gut. What's the problem? Wo liegt das Problem? And the Holy Spirit just said to me, it was something you said. Der Heilige Geist sagte zu mir, es war etwas, was du gesagt hast. Wasn't what you said, just the way you said it. Es war nicht, was du gesagt hast, aber wie du es gesagt hast. And I said, okay. Und ich habe gesagt, gut. So I called the elder up and I said, und ich habe diesen Ältesten angerufen und habe gesagt, do you remember the conversation we had? Weißt du, erinnerst du dich noch an diese Unterhaltung, die wir geführt haben? Ja. Do you remember when I said this thing? Weißt du noch, wie ich das gesagt habe, ja? I said, I repent. Und ich habe gesagt, es tut mir leid. He's like, really? I said, und yeah, er I just, gesagt, wirklich. I said, the Holy Spirit's sitting on my chest like a bulldog, and I gotta und ich habe gesagt, der Heilige Geist sitzt said, auf meiner Brust wie eine Bulldogge und ich muss umkehren. I just repent. Und ich says, bin umgekehrt. Oh, Pastor Rob, okay, okay. Und der hat gesagt, okay, Pastor Rob. Then I saw the person like a few hours later. Und ein paar Stunden später habe ich den dann gesehen. And he did the same thing. Und er hat dasselbe getan. And I went, okay. Und ich habe gesagt, okay. You know what? Wisst ihr was? If we have a church, wenn wir eine Gemeinde haben, that is not waiting for God to put us in a corner to repent, die nicht darauf wartet, dass Gott uns in die Ecke stellt, damit wir umkehren, but we are a church that is asking God, sondern wir sind eine Gemeinde, die Gott bittet. God, is there something und Gott fragt, I plead with you? Gott, ist da irgendetwas? Gott, ich flehe dich an. I plead with you. Show it to me. Ich flehe dich an, zeig mir das. Please. Bitte. Search me and know me, O God. Prüfe mich und erforsche mein Herz, Psalm 139:23. Psalm 139:23. Search me, O God. Erforsche mich, Gott. Try my heart. Prüfe mein Herz. And see if there's something inside of me. Und schau, ob da etwas in mir drinnen ist. That is hurtful. Das mir schadet. This is the only way. Das ist die einzige Möglichkeit. That we will fulfill our purpose. Wie wir unsere Erfüllung, unsere Bestimmung erfüllen können. We have to be a people that are zealous to repent. Wir müssen ein Menschen sein, die eifrig sind umzukehren. This is Revelations 3:19. Das steht in Offenbarung 3:19. Church of Laodicea. Die Gemeinde von Laodicea. Very wealthy. Die waren sehr reich. Very happy people probably. Wahrscheinlich waren sie auch sehr glücklich. Just had everything, had no need. Sie hatten alles, sie hatten keine Bedürfnisse. Everything, you know. Sie hatten alles. The building project is all paid for. They had no need. Umbau everything's fine. They got everything the best. Alles ist ganz toll gelaufen. And the Lord said, und der Herr sagte, you are lukewarm. Ihr seid lauwarm. You're neither hot nor cold. Ihr seid weder heiß noch kalt. Meaning you cannot das bedeutet, hear from me. Ihr könnt nicht von mir hören. Lukewarm means you are indifferent toward me. Ihr seid gleichgültig mir gegenüber. You can't hear me. Ihr könnt mich nicht hören. You're meeting in my name, but you don't hear my voice. Ihr trefft euch in meinem Namen, aber ihr hört nicht meine Stimme. You don't see the Lord high and lifted up. Ihr seht nicht den Herrn, wie hoch erhoben er ist. Because he's not revealing himself. Denn er offenbart sich nicht. Because of carelessness. Weil ihr achtlos geworden seid. Indifference to him. Wegen Gleichgültigkeit ihm gegenüber. We're not indifferent to the Lord. Wir sind doch nicht gleichgültig dem Herrn gegenüber. I mean, if God wants to say something, he should just say it. Wenn Gott was sagen will, dann soll er es doch einfach sagen. Lord, if you want to say something, just say it. Herr, wenn du was sagen willst, dann sag es einfach. No. Nein. You ask me. Du bittest mich, du fragst mich. Und du studierst mein Wort. You have not because you ask not. Ihr habt nicht, weil ihr nicht gebeten habt. James 4:3. Jakobus 4:3. In Revelation 3, the Lord says, in Offenbarung 3 unless sagt you repent, der Herr, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, I will vomit you out of my mouth. Dann werde ich euch aus meinem Mund ausspeien. And he says, you say you are rich. Und er sagt, ihr sagt, dass ihr reich seid. But I say, aber ich sage, you are wretched. Ihr seid elend. Poor. Miserable. Elend. Blind. Blind. And naked. Und nackt. And then he says, und dann sagt er, those who I love, diejenigen, die ich liebe, I rebuke. Die weise ich zurecht. Be zealous and repent. Seid eifrig und tut Buße. This is what we need to have this. Und wir müssen das haben. All the time. Die ganze Zeit. The rest of our existence as a church. Der Rest unserer Existenz als Gemeinde. Rob Prokop. Rob Prokop. Born 1958. Geboren im Jahre 1958. Died 2000. Gestorben. What is that? I can't read it. Okay. Das kann ich da nicht gut lesen. What does it say here? Was steht da? As weak as any other man. Genauso schwach wie jeder andere auch. And weaker. Und noch schwächer. But was quick to repent. Aber er ist schnell umgekehrt. Put that on my gravestone. Das könnt ihr auf meinen Grabstein schreiben. And here's our closing words. Und jetzt zum Abschluss. Repentance is granted to us by God. Umkehr ist etwas, was Gott uns gewährt. 2 Timothy chapter 2 verse 25. In 2. Timotheus 2, Vers 25. It is something God gives us. Etwas, was Gott uns gibt. Oh Lord, oh Herr, give me the gift of wisdom. Gib mir die Gabe der Weisheit. Oh Lord, oh Herr, give me the gift of singing. Gib mir die Gabe, schön singen zu können. Lord, give me the gift of tongues. Herr, gib mir die Gabe der Zungenrede. Lord, give me the gift of prophesy. Herr, gib mir die Gabe des Prophezeiens. To discern. Zu unterscheiden. How many people have ever prayed? Wie viele Leute haben jemals gebetet? For the gift of repentance. Um die Gabe der Umkehr. I'll bet you very, very, very, very few. Ich möchte wetten, dass das sehr, sehr wenige waren. Lord, give me the gift of repentance. Herr, gib mir die Gabe der Umkehr. And that means that God, und das bedeutet, dass Gott, is going to take special initiative, eine ganz besondere Initiative ergreifen wird, through circumstances, durch die Umstände, the fire of a circumstance, durch das Feuer der Umstände, and the fire of his word, und durch das Feuer seines Wortes, to very personally, dass ganz persönlich, call me, zu mir spricht, and in the midst of his glory, und inmitten seiner Herrlichkeit, put something very specifically in the light, was ganz Spezifisches ans Licht bringt. Now Isaiah said, Jesaja sagte, I am a man of unclean lips. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Maybe he had a problem with complaining about the nation. Vielleicht war es sein Problem, dass sich immer über die Nation beschwert hat und beklagt Why hat. Am I a prophet over these people? Warum muss ich bloß Prophet sein für dieses Volk? They are the most stubborn, rebellious people I have ever seen. Die sind so stur und rebellisch, They're mehr selfish, als alle anderen. Sie sind so materialistic, materialistisch, compromising, und dauernd selfish. Gehen sie Kompromisse ein. I saw the Lord. Ich sah den Herrn. Woe unto me. Wehe mir. I am a man of unclean lips. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. That's right. Das stimmt. And all of a sudden, und plötzlich, the angel comes down and goes, kommt der Engel herunter und berührt seine Lippen. And cleanses his mouth. Und reinigt seinen Mund. Now if Isaiah had been kicking cats, und wenn Jesaja Katzen getreten hätte, he would have put the coal on his foot. Dann hätte der Engel wahrscheinlich die Kohle mit der Kohle gossip, Fuß berührt, oder wenn auf Tratsch gehört hätte, he would have put the coal on his ear. Hätte wahrscheinlich die Kohle hat sein Ohr mit der Kohle berührt. Or on his heart. Oder sein Herz. Or on his head. Oder seinen Kopf. It was very specific. Das war ganz spezifisch. And this is the key to such a repentance. Und das ist der Schlüssel zu einer solchen Umkehr. God, be so specific with me. Gott sei ganz spezifisch und konkret I want mir gegenüber. To fulfill my call. Ich möchte meine Berufung erfüllen. And we'll close with this. Und wir möchten damit abschließen. 2 Timothy chapter 2. Mit dem 2. Timotheus Kapitel 2. And I want this to be the theme of my life. Und ich möchte, dass das der Leitsatz für mein Leben wird. Especially for 2007. Besonders mein Motto für 2007. What would it be like to live the next year with God resisting you the whole year? Wie wär's, wenn wir das nächste Jahr leben müssten und Gott würde uns das ganze Jahr lang widerstehen? I don't want to live with God resisting me. Ich möchte nicht damit leben, dass Gott mir dauernd widersteht. What it says here in 2 Timothy 2, and we'll start to close, verse 19. Schaut euch an, was hier im 2. Timotheus 2, Vers 19 steht. Nevertheless, God's solid foundation stands firm. Doch der feste Grund Gottes steht. Sealed with an inscription. Und hat dieses Siegel. And here it is. Und jetzt kommt. The Lord knows who are His. Der Herr kennt, die sein sind. He knows His children. Kennt seine Kinder. He knows us inside out, backwards, forwards. Kennt uns in- und auswendig und vorwärts und rückwärts. He knows us inside. Kennt unser Innerstes. The motives of my heart. Kennt die Motive meines Herzens. The things I say and the things I do and the things I think. Die Dinge, die ich sage, die ich tue und die ich denke. God knows. Gott kennt das alles. Look at the second part. Schaut euch den zweiten Teil an. Everyone who confesses the name of the Lord must turn from wickedness. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. And in this chapter, he uses the word iniquity. Und in diesem Kapitel verwendet das Wort das Böse oder Ungerechtigkeit. And this is something we can't see. Und das ist etwas, was wir nicht sehen können. Unless we really ask God to show it. Außer wenn wir wirklich Gott darum bitten, dass es uns zeigt. Because this thing blinds us to what it is. Denn dieses Ding macht uns blind. And let's close with this. Look, verse 20. Und wir schließen mit Vers 20 These ab. Are probably one of the favorite verses in the Bible of mine. Und das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. In a large house there are articles not only of gold and silver, but also wood and clay. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Some are for noble purposes and some are for unnoble. Und die einen zur Ehre und die anderen aber zur Unehre. If a man cleanses himself, wenn nun jemand sich reinigt, that means I've got to go after the Lord. Das heißt, ich muss dem Herrn nachjagen. Oh, Lord, Herr, if I'm proud, wenn ich stolz bin, please, bitte, please, I beg you. Lord, look, Herr, I make a deal. Wir schließen deinen Handel ab. I know I'm proud. Okay. Ich weiß, ich bin stolz. Look. Don't hide this from me. Verbirg das nicht please. Von mir, bitte. I want to finish my course, please. Ich möchte meinen Wettlauf abschließen, Grant bitte. Grant me repentance, please. Bitte please, gewähre mir die Umkehr, bitte, bitte, bitte. Please. Bitte. Please, I beg you. Bitte, ich flehe dich an. Ich I know I'm not humble. I ich know weiß, it. Ich I bin know nicht I'm demütig. Not. Ich weiß das I ganz know genau. I'm proud. Ich weiß, ich bin stolz. Lord, you got to do this. You said ask ja, anything. Du musst I'm das asking machen. You, please. Du hast gesagt, wir dürfen alles bitten please. Und ich bitte dich darum, bitte. If a man cleanses himself from the latter, wenn sich jemand von diesen reinigt, and this is our last words, und das he sind die will letzten be Worte, an instrument for noble purposes, wird ein Gefäß sein zur Ehre, made holy, geheiligt, useful to the master, nützlich dem Hausherrn, and prepared to do any good thing, zu jedem guten Werk bereitet. And if you look here, und wenn man hier in verse 25, schaut, in Vers 25, those who oppose, und die Widersacher, he might gently instruct, dass er sie in Sanftmut zurechtweise, in the hope that God will grant them repentance. Und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. We're going to stand before the Lord soon. We're going to see this throne. Wir werden bald vor dem Herrn sehen und stehen und wir werden diesen Thron sehen. I don't want to stand there and say, woe unto me, and I don't get another chance. Und ich möchte nicht dort stehen und sagen müssen, wehe mir, und ich kriege dann keine zweite Chance. I want to say, woe unto me now. Ich möchte jetzt schon zu mir sagen, while wehe I'm mir, still on the earth. Während ich noch auf dieser Erde and bin. And while I can go to his throne of grace, und jetzt kann ich noch zu seinem Gnadenthron gehen. By faith, I can find, I can receive mercy. Und ich kann sein Erbarmen empfangen. And find grace. Und Gnade finden. In time of need. In Zeiten der Not. So, what is our mission? Was ist unsere Mission? To serve the purpose of God in our generation. Der Bestimmung, dem Plan Gottes zu dienen in unserer Generation. With joy. Mit Freude. The next generation is right on our heels. Und die nächste Generation ist uns schon auf den Fersen. Yeah, and they are growing. Und sie wächst heran. And we are growing. Und wir wachsen. And soon we'll be standing before the Lord. Und bald werden wir vor dem Herrn stehen. So, Father, bless these words to our hearts. Vater, segne diese Worte in unserem Herzen. Father, let us be a people. Und Vater, mach, dass wir Menschen who sind, who embrace repentance. Die Buße, die Umkehr ergreifen. It becomes our best friend. Dass sie unser bester Freund wird. You're not afraid of it. Wir haben keine Angst vor ihr. It is a privilege. Sie ist ein Privileg. It is a gift from you. Sie ist eine Gabe von dir. Lord, bless these words to our hearts. Herr, segne diese Worte in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.